Die Geschichte der schönhüftigen Sita, Tochter des aus Kriegerblut stammenden Kuhzüchters Sumantra und ihrer beiden Gatten, wenn man so sagen darf, stellt, blutig und sinnverwirrend wie sie ist, die höchsten Anforderungen an die Seelenstärke des Lauschenden und an sein Vermögen, den grausamen Gaukeleien der Maya des Geistes Spitze zu bieten. Es wäre zu wünschen, dass die Zuhörer sich an der Festigkeit des Überliefernden ein Beispiel nehmen, denn fast mehr Mut noch gehört dazu, eine solche Geschichte zu erzählen, als sie zu vernehmen. Von Anfang bis zu Ende trug sie sich aber zu wie folgt. Zu der Zeit, als Erinnerung in den Seelen der Menschen emporstieg, wie wenn ein Opfergefäß sich vom Fuße her langsam mit Rauschtrank füllte oder mit Blut, als der Schoß strenger Herrenfrömmigkeit sich dem Samen des Urvorherigen öffnete, Heimweh nach der Mutter alte Sinnbilder mit verjüngten Schauern umgab und die Pilgerzüge anschwellen ließ, die im Frühjahr zu den Wohnhäusern der großen Weltamme drängten, zu dieser Zeit hielten zwei Jünglinge, wenig verschieden an Jahren und Kastenzugehörigkeit, aber sehr ungleich nach ihrer Verkörperung, enge Freundschaft. Der jüngere von ihnen hieß Nanda, der etwas ältere Sridaman. Jener war 18 Jahre alt, dieser schon 21, und beide waren je an ihrem Tage mit der heiligen Schnur umgürtet und in die Gemeinschaft der zweimal Geborenen aufgenommen worden. Beheimatet waren sie in demselben Tempeldorfe mit Namen Wohlfahrt der Kühe und hingesiedelt vor Zeiten auf Fingerzeig der Götter an seiner Stätte im Lande Kusala. Es war mit einer Kaktushecke und einer Holzmauer umhegt, von deren nach den vier Himmelsgegenden gerichteten Toren ein wandernder Wesenserkenner und Eingeweihter der Göttin Rede, der kein unrichtiges Wort sprach und im Dorfe gespeist worden war, den Segensausspruch getan hatte, dass ihre Pfosten und Querbalken von Honig und Butter tröpfen. Die Freundschaft der beiden Jünglinge beruhte auf der Unterschiedlichkeit ihrer Ich- und Mein-Gefühle, von denen die des einen nach denen des anderen trachteten. Einkörperung nämlich schafft Vereinzelung. Vereinzelung schafft Verschiedenheit. Verschiedenheit schafft Vergleichung. Vergleichung schafft Unruhe. Unruhe schafft Verwunderung. Verwunderung schafft Bewunderung. Bewunderung aber Verlangen nach Austausch und Vereinigung. Etat vaetat. Dieses ist das. Und auf die Jugend zumal trifft die Lehre zu, wenn der Ton des Lebens noch weich ist und die Ich- und Mein-Gefühle noch nicht erstarrt sind in der Zersplitterung des Einen. Der Jüngling Sridaman war ein Kaufmann und eines Kaufmanns Sohn. Nanda dagegen zugleich ein Schmied und ein Kuhhirt, da sein Vater Garga sowohl den Hammer führte und den Vogelfittich zur Auffachung des Feuers, wie auch Hornvieh unterhielt im Pferch und auf der Weide. Sridamans Erzeuger betreffend, Bhavaputi mit Namen, so leitete er seine Geburt in der männlichen Linie aus einem Veda-kundigen Brahmanengeschlechte her, was Garga und sein Sohn Nanda weit entfernt waren. Dennoch waren auch sie keine Shudra, sondern gehörten, obgleich etwas ziegennasig, durchaus der menschlichen Gesellschaft an. Auch war für Sridaman und schon für Bhavaputi das Brahmanentum nur noch eine Erinnerung, denn der Vater dieses bereits war auf der Lebensstufe des Hausvaters, welcher auf die des Lernenden folgt, mit Bewusstsein stehen geblieben und hatte sein Leben lang die des Einsiedlers und des Asketen nicht beschritten. Es verschmäht, nur von frommen Gaben zu leben, die seiner Veda-Kundigkeit gezollt wurden oder war nicht satt davon worden und hatte einen würdigen Handel aufgetan mit Mull, Kampfer, Sandel, Seide und Zins. So war auch der Sohn, den er sich zum Opferdienste erzeugt, ein Vanidya oder Kaufmann geworden an der Dorfstätte, Wohlfahrt der Kühe und dessen Sohn Wieder Friedermann eben war in dieselben Fußstapfen getreten, nicht ohne einige Knabenjahre hindurch, unter der Obhut eines Guru und geistlichen Meisters, der Grammatik, der Sternenkunde und den Grundelementen der Wesensbetrachtung gewidmet zu haben. Nicht also Nanda, des Garga-Sohn. Sein Karman war anders und nie hatte er durch Überlieferung und Blutsmischung dazu angehalten, sich mit Geistigem abgegeben, sondern war, wie er war, ein Sohn des Volks und von lustiger Einfalt. Eine Krishna-Erscheinung, denn er war dunkel nach Haut und Haaren und sogar die Locke glückskalt hatte er auf der Brust. Vom Schmiedehandwerk hatte er die wackeren Arme und vom Hirtentum noch weiterhin ein gutes Gepräge, denn sein Körper, den er mit Senföl zu salben und mit Ketten wilder Blumen, auch mit Goldschmuck zu behängen liebte, war Wohlgestalt, entsprechend seinem netten, bartlosen Gesicht, das allenfalls, wie erwähnt, etwas ziegennasig war und gewissermaßen auch wulstlippig, aber beides auf einnehmende Art, und seine schwarzen Augen pflegten zu lachen. Dies alles gefiel Friedermann bei der Vergleichung mit sich selbst, der um mehrere Schattierungen heller war als Nanda an Haupt und Gliedern und auch eine abweichende Gesichtsbildung aufwies. Der Rücken seiner Nase war dünn wie Messerschneide und Augen hatte er sanft von Stern und Lieb, dazu einen weichen, fächerförmigen Bart um die Wangen. Weich waren auch seine Glieder und nicht geprägt von Schmiede- und Hirtenwerk, vielmehr teils brahmanenmäßig, teils kaufmannshaft, mit schmaler, etwas schwammiger Brust und einigem Schmier um das Bäuchlein. Übrigens untadlich mit feinen Knien und Füßen. Es war ein Körper, wie er wohl einem edlen und wissenden Haupt, welches bei dem Ganzen eben die Hauptsache, als Zubehör und Anhängsel dient, wohingegen bei dem ganzen Nanda sozusagen der Körper die Hauptsache war und der Kopf bloß ein nettes Zubehör. Alles in allem waren die beiden wie Shiva, wenn er sich verdoppelt und einmal als bärtiger Asket der Göttin Vitu zu Füßen liegt, einmal aber ihr aufrecht zugewandt als blühende Jünglingsgestalt, die Glieder dehnt. Da sie jedoch nicht eins waren, wie Shiva, der Leben und Tod, Welt und Ewigkeit ist in der Mutter, sondern zweierlei darstellten hienieden, so waren sie einander wie Schaubilder. Eines jeden mein Gefühl langweilte sich an sich selbst. Und ob auch wissend, dass alles ja doch nur aus Mängeln besteht, lugten sie nacheinander um ihrer Verschiedenheit willen. Friedermann mit seinem feinen Mund im Barte fand Gefallen an der urwüchsigen Krishna-Natur des wulstliebigen Nanda. Und dieser, teils geschmeichelt hiervon, teils auch und noch mehr, weil Friedermanns hellere Farbe, sein edles Haupt und seine richtige Rede, welche bekanntlich mit Weisheit und Wesenserkenntnis Hand in Hand geht und von Anbeginn damit verschmolzen ist, ihm großen Eindruck machten, kannte seinerseits nichts Lieberes als den Umgang mit jenem, sodass sie unzertrennliche Freunde wurden. Allerdings war er